Turn to Matthew 5. Schlagen wir auf Matthäus 5. Lord, bless these words. Herr, segne diese Worte. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's continue in the Sermon on the Mount. Machen wir weiter mit der Bergpredigt. And let's continue in chapter 6. Und machen wir weiter im Kapitel 6. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte, darum bitten wir dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, verse 1. Vers 1. Be careful not to do your acts of righteousness before men. Hab Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. To be seen by them. Um von ihnen gesehen zu werden. If you do, sonst, you will have no reward from your Father in heaven. Habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Now keep in mind that, let's just continue. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen. As the hypocrites do in the synagogues. Wie die Heuchler tun in den Synagogen. So a hypocrite is a Schauspieler. It's an actor. Ein Heuchler ist eigentlich ein Schauspieler. It's someone who's playing the role outwardly, but it's not inward. Das ist jemand, der äußerlich einfach die Rolle spielt, aber im Inneren ist er gar nichts. And these people know just how to play the role. Und diese Leute, sie wissen einfach, wie sie diese Rolle spielen. They play the role in the synagogues. Sie spielen diese Rolle in der Synagoge, in the churches, in den Kirchen, on the streets, auf den Straßen, to be honored by men. Um von den Menschen geehrt zu werden. I tell you the truth. Und ich sage euch die Wahrheit. They have received their reward in full. Sie haben ihren Lohn bereits voll erhalten. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. So that your giving may be in secret. Damit dein Almosen im Verborgenen sei. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Verse 5. Vers 5. And when you pray, do not be like the hypocrites. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Those who are playing the role. Das sind die, die einfach ihr Schauspiel spielen. For they love to pray standing in the synagogues. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straße stehen zu stehen. And on the street corners to be seen by men. Und von den Menschen gesehen zu werden. I tell you the truth, they have their reward in full. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. And when you pray, do not keep on babbling like pagans. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen. For they think they will be heard because of their many words. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. So we're talking about hypocrisy here. Da sprechen wir über Heuchelei. And there's a very strong warning for all of us not to be hypocrites. Und da gibt es eine sehr schwerwiegende Warnung für alle von uns, dass wir nicht Heuchler sein mögen. Not to say one thing and be doing another thing. Dass wir eine Sache sagen und die andere tun. And I just want to go quickly into the root of hypocrisy, what causes it. Und ich möchte ganz schnell noch einmal die Wurzel der Heuchelei anpacken, was da eigentlich die Ursache dafür ist. We find it in Proverbs chapter 29. Wir finden das in Sprüche, Kapitel 29. In verse 25. In Vers 25. The fear of man will prove to be a snare. Menschenfurcht stellt eine Falle. But whoever trusts in the Lord is kept safe. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. The root of hypocrisy is the fear of man. Die Wurzel der Heuchelei ist die Menschenfurcht. And the fear of man will cause us to do things we thought we'd never would do. Und Menschenfurcht wird uns dazu bringen, dass wir Dinge tun, von denen wir nie glaubten, dass wir tun könnten. If you look at Luke chapter 12, wenn ihr mal hinschaut zum Lukas Kapitel 12, you will see it here again. Da könnt ihr es wieder sehen. In verse 1, meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples. sodass sie einander traten, fing er an, zuerst seinen Jüngern zu sprechen. Be on your guard against the leaven of the Pharisees. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Which is hypocrisy. Das heißt, hütet euch vor der Heuchelei. Right? They say one thing, they do another thing. Sie sagen eines, tun aber das andere. They are one thing outwardly in front of people, they are another thing inwardly. Äußerlich sind sie eine Sache, aber innerlich etwas ganz anderes. They're one thing publicly, they're another thing privately. In der Öffentlichkeit haben sie da ein Schauspiel und privat sind sie ganz anders. They say one thing to you, but they say something else to someone else. Sie sagen eines zu dir, zu jemand anders aber etwas ganz anderes. Hypocrisy. Heuchelei. And then he continues, there's nothing concealed that will not be disclosed. Dann fährt er fort. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt. Or hidden that will not be made known. Und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. What you have said in the dark will be heard in the daylight. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. What you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed on the rooftops. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. So that the contradiction that you're living in will be exposed. Auf dass der Widerspruch, in dem ihr lebt, einfach bloßgestellt wird. But look how he follows this. Aber schaut mal, wie es jetzt weitergeht. I tell you, my friends, do not be afraid. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht. Of those who kill the body. Vor denen, die den Leib töten. This is the root of hypocrisy. Da ist die Wurzel der Heuchelei. It is the fear of men. Es ist die Furcht vor den Menschen. Do not be afraid of those who kill the body and afterward can do no more. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter But zu tun vermögen. I will show you who you should fear. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fear him who after the killing of the body has the power to throw you into hell. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Yes, I tell you, fear him. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Are not five sparrows sold for more than two pennies? Werden nicht fünf Sperlinge für zwei Pfennige verkauft? Yet not one of them is forgotten by God. Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Indeed, the very hairs on your head are numbered. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Don't be afraid. Fürchtet euch nicht. You are worth more than many sparrows. Ihr seid mehr als viele Sperlinge. Why does the fear of man, why is it the root of hypocrisy? Warum ist die Menschenfurcht die Wurzel der Heuchelei? I fear man. Ich fürchte andere Menschen. Or I fear that man is in control. Oder ich habe Angst davor, dass ein Mensch einfach die Kontrolle übernimmt. I fear because I believe that man is in control. Oder ich fürchte mich, weil ich glaube, dass ein Mensch die Kontrolle hätte. And because I believe that ultimately everything lies somehow in the control of man. Ich fürchte mich, weil ich glaube, dass letztendlich alles eigentlich nur unter der Kontrolle von Menschen liegt. I feel that I can manipulate this. Und ich denke, ich könnte das irgendwie manipulieren. Or I can be manipulated by this. Oder ich könnte auch davon umgekehrt manipuliert werden. I'm going to manipulate people. So manipuliere ich jetzt andere Leute. By getting them to believe that I am this very spiritual person. Indem ich versuche, sie glauben zu machen, dass ich diese geistliche Person sei. By going to the street corner and praying in front of all of them. Indem ich mich an die Straßenecke stelle und vor allen dann bete. Are there enough people here now? Sind jetzt schon genug, die hier stehen und zuschauen? Are we ready? Sind wir bereit? Go. Elohim, yes. Oh Elohim. Elohim. Elohim. Hallelujah, Elohim. Hallelujah, Elohim. Is anybody around? Schauen Sie auch. A hypocrite. Heuchler. A Schauspieler, an actor. Ein Schauspieler. Who thinks he can manipulate people? Er glaubt, er könnte Leute manipulieren. Because maybe he believes or she believes that ultimately everything lies in the hands of people. Denn er oder auch sie glaubt, dass alles in den Händen der Menschen nur läge. Hypocrisy. Heuchelei. When Paul was standing before the high priest. Als Paulus vor dem Hohenpriester stand. And the high priest says, "Slap him." Und der Hohepriester sagt dann, ja, schlagt ihn. And Paul said, "You're going to slap me, you hypocrite." Du möchtest mich schlagen, du Heuchler? In defense of the law, you're going to slap me in transgression of the law? Als Verteidigung des Gesetzes möchtest du mich schlagen, was ja genau das Gesetz übertritt. What was driving the high priest to be a hypocrite? Was hat den hohen Priester dazu getrieben, so ein Heuchler zu sein? Was it his fear of Paul? War es seine Furcht vor Paulus? The fear of men? Die Furcht vor den Menschen? When the Pharisees came to Jesus and said, "Here's a coin." Als die Pharisäer zu Jesus hinkamen und ihm sagten, schau, hier hast du eine Münze. Should we pay taxes to Caesar? Sollen wir nun Steuern zahlen dem Kaiser? And he says, you hypocrites. Er sagt, ihr Heuchler. Call them hypocrites. Er nannte sie Heuchler. Why? Warum? Were they afraid of him? Hatten sie Angst vor ihm? They're trying to manipulate him? Hatten sie versucht, ihn zu manipulieren? You hypocrites, those that are driven by the fear of men. Ihr Heuchler, ihr, die ihr getrieben seid durch die Menschenfurcht. John chapter 12, if you turn there, you'll see Johannes Kapitel 12, wenn ihr einmal hinschlagt, könnt ihr sehen. Vers 42. At the same time, many, even the leaders believed in him. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. But because of the Pharisees, they would not confess their faith. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht. For fear that they would be put out of the synagogue. Aus Furcht, dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. For they loved the praises of men more than the praises of God. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. They were hypocrites. Sie waren Heuchler. They were driven by the fear of men. Sie waren getrieben von Menschenfurcht. And though they believed in Christ, they would not profess Christ. Und obwohl sie an Christus glaubten, würden sie ihn nicht bekennen. Because they were afraid they'd be put out of the synagogue. Denn sie hatten Angst davor, dass sie aus der Synagoge verwiesen würden. So ultimately they had the conviction that people were in control. Letztendlich stammt das von einer Überzeugung, dass sie dachten, dass die Menschen die Kontrolle hätten. Rather than God working all things to the good. Eher als dass es Gott ist, der ja doch alle Dinge zum Guten wirken when kann. We don't believe that God works all things to the good, und wenn wir nicht glauben, dass Gott alle Dinge zum Guten wirken kann, but somehow everything is left to chance and people and whatever, dann ist plötzlich alles der Beliebigkeit und Zufälligkeit überlassen. Then we become this person who we believe that can manipulate the situation. Dann werden wir zu dieser Person, die von sich selbst überzeugt ist, dass sie die Situation manipulieren kann. And step in. Und da einfach in die Situation hineintritt. And play a role. Und eine Rolle spielen and kann. And deceive people. Und Leute täuschen kann. And get them to believe something about us that's not true. Und sie dazu bringen, dass diese Leute Dinge glauben über die Person, die gar nicht wahr ist. But we know just how to play the role. Und wir wissen dann ganz genau, wie wir das schauspielen. Because we are hypocrite. Weil wir Heuchler sind. And this warning was given to everyone. Und diese Warnung ist gegenüber jeder Person ausgesprochen. It's easy to play the role of a hypocrite. Es ist so leicht, diese Rolle eines Heuchlers zu spielen. And it happens when we live in the fear of man. Und das geschieht, wenn wir in Menschenfurcht leben. Rather than the fear of God. Eher als dass wir Gottesfurcht haben. When we fear God, everything is in His hands. Wenn wir Gottesfurcht haben, dann haben wir alles in seine Hände platziert. Nothing can stop his purpose. Nichts kann seine Absichten vereiteln. He is in control. Er hat die Kontrolle. Nothing can thwart his plans. Nichts kann da seinen Plan unwirksam machen. I trust in him. Ich vertraue ihm. And I live to please him. Und ich lebe, um ihm zu gefallen. And that puts me at rest. I fear the Lord. Und das lässt mich zur Ruhe kommen. Ich fürchte den Herrn. But when I fear men, wenn ich aber Menschen fürchte, my reference point is not God, wenn mein Bezugspunkt nicht Gott ist, but my reference point is men. Aber wenn mein Bezugspunkt die Menschen and werden, my focus is on people, und meine Ausrichtung ist auf das, was die Menschen and denken, I'm calculating, und so bin ich am Kalkulieren. Thinking, well, he's this and that's that, and, ja, die Person you know, ist so and, ausgerichtet und die well, denkt it's so. Kind of going this way, and, und da läuft es so. You know, and if I do this, that can happen like und that. Und wenn ich das täte, dann würde das vielleicht passieren so können. So I begin to figure out how I can play this role. Und so versuche ich herauszufinden und mir das zurechtzulegen, wie ich diese Rolle spielen and kann. And I begin to play. Und dann fange ich an zu schauspielern. As if I was in a theater. Als wäre ich da im Theater. And what is on the inside and what is on the outside are two different things. Und das, was im Herzen ist und das, was draußen ich vorspiele, sind zwei verschiedene Dinge. And it's called hypocrisy. Und das ist Heuchelei. It can happen in prayer. Es kann im Gebet so geschehen. It can happen in fasting. Es kann beim Fasten so sein. I make this big deal like I was fasting for so long. Dass ich da so ein großes Thema mache, dass ich behaupte, ich würde da so lange fasten, dann vorspiele. It can happen in everything. Und das kann eigentlich in jeder Situation so geschehen. Now in Matthew chapter 7 the Lord said, in Matthäus Kapitel 7 sagt der Herr, why do you try to get the speck out of your brother's eye? Warum versucht ihr da den Splitter aus dem Auge des Bruders herauszuziehen? When you have a log in your own eye. Wo du doch den Balken in deinem eigenen Auge hast. You hypocrite. Du Heuchler. Hypocrite. Du Heuchler. Why would I try to get a splinter out of somebody's eye? Warum würde ich dir versuchen, den Splitter aus dem Auge des anderen herauszuentfernen? Why would I be obsessed with this thing? Warum wäre ich damit besessen, regelrecht? Why would I be so consumed with this? Warum würde mich das völlig verzehren, regelrecht? Is it because the person threatens me? Weil mich die Person vielleicht bedroht? I have to try to point to something that can put them down. Ich muss da auf etwas hinweisen, was sie vielleicht niedermacht. And the Lord says, you hypocrite. Und der Herr sagt, du Heuchler. First take the log out of your own eye. Entferne doch den Balken zuerst aus deinem eigenen Auge. The tree before you take the speck out of someone else's eye. Den ganzen Baum, bevor du diesen kleinen Splitter aus dem Auge des anderen ziehen möchtest. It's amazing what the fear of man will force me to do. Es ist erstaunlich, was die Menschenfurcht, wozu sie mich zwingt. I will do things I never thought I could do. Ich kann Dinge tun oder werde Dinge tun, von denen ich nie geglaubt hätte, dass ich sie tun könnte. I remember somebody coming to me and rebuking me about something. Ich erinnere mich daran, wie jemand zu mir kommt und mich einfach, also sehr harsch zurechtweist. And I said, are you coming to me in meekness? Und ich frage nur, kommst du da gerade in Sanftmut? And in this incredible wrath, they said, this is meekness. Und in diesem Zorn sagt die Person, das ist Sanftmut. And I thought, that was the greatest display of hypocrisy that I ever witnessed in my entire life. Und das war die größte Zurschaustellung von Heuchelei, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Hypocrisy. Heuchelei. The fear of man. Die Menschenfurcht. Either because I think that I can instill fear toward men. Entweder weil ich denke, dass ich Menschen irgendwie eine Furcht einflößen könnte. I can use fear to influence. So dass ich da diese Furcht ausnutze, um sie zu beeinflussen. Because I have no faith that God is in control. Weil ich keinen Glauben habe, dass Gott die Kontrolle hat. So I will take the control. So ergreife ich die Kontrolle. And I will be a hypocrite. Und so bin ich ein Schauspieler. I will be an actor. So bin ich ein Schauspieler. And I will be one thing outwardly and another thing inwardly. Und so gebe ich mich auf der Äußeren so und im Inneren bin ich etwas anderes. And I will try to take the splinter out of someone's eye. Und dann begebe ich mich dahin, dass ich den Splitter aus dem Auge eines anderen ziehen will. When there is a redwood tree in my own eye. Wenn doch ein riesen Balken in meinem eigenen Auge ist. And the Lord will say, you hypocrite. Und der Herr sagt, du Heuchler. You person of contradiction. Du Person des inneren Widerspruchs. And this is the root, I believe, of hypocrisy. Und das ist die Wurzel, so denke ich, der Heuchelei. Remember, a little leaven leavens the whole lump. Und bitte erinnert euch daran, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Leib. In Galatians 5:9. In Galater 5:9. The whole lump. Den ganzen Teig. Okay, so let's go back to Matthew chapter 5. Gehen wir damit zurück zu Matthäus Kapitel 5. I'm sorry, chapter 6. Kapitel 6. So be careful that we don't do things in front of people. Sind wir da sehr vorsichtig, dass wir nicht Dinge nur den Menschen zur Schau machen. If I live like this, I have no reward before my Father in heaven. Wenn ich so lebe, dann werde ich keinen Lohn von meinem Vater im Himmel erhalten. And when I give, don't sound the trumpet. Und wenn ich dann gebe, ich sollte nicht die Posaune erscheinen lassen. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Lass deine Linke nicht dabei wissen, was die Rechte tut. Be as secretive as you can. Sei dabei so im Verborgenen, wie es nur geht. So that we don't fall into hypocrisy. So dass wir dann nicht in die Heuchelei hineinfallen. So that we don't fall before the temptation of people seeing what we're doing. Dass wir dann nicht in die Versuchung fallen, dass wir da uns zuschauen lassen, was wir tun. So we think we can manipulate them. Dass wir dann denken, wir könnten sie mit dem, was sie zur Schau stellen, manipulieren. And I like this about prayer here. Und ich mag das auch sehr, was über Gebet when geschrieben pray, steht. Wenn du betest, go alone into your closet. Vers 6, geh in deine Kammer and close the door. Und nachdem du deine Tür geschlossen it's hast, such a wonderful thing. You go to your bedroom, du gehst in dein Schlafzimmer, You look at this verse. Schau zu diesen Vers an. Go into your room and close the door. Geh in deine Kammer und schließ deine Tür and zu. You close the door. Und du schließt die and Tür you think, zu. I just did what he said. Und denkst dir, ich habe genau das getan, was er gesagt hat. Now I just got to do the second part. Und jetzt geht's an den zweiten Teil. And pray to your Father who is unseen. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. And you think, I just closed the door. Ich habe gerade die Tür geschlossen. Now I'm going to pray to my Father. Aber jetzt bete ich zu meinem Vater, who is unseen. Der unsichtbar ist. That's true. I don't see him. Das ist wahr. Ich sehe ihn nicht. Father in heaven, I'm praying to you, Vater who im are Himmel, unseen. Ich bete zu dir, der du für mich nicht sichtbar bist. And your Father, who you do not see, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, he sees you, der dich aber sieht, he will reward you. Wird dir vergelten. Isn't that beautiful? Der Vater, den du nicht siehst, aber der dich sieht. That God will reward me openly for what I do in secret. Dass Gott mich offen belohnen wird für das, was ich im Verborgenen tue. Verse 8. Do not let them, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Acts chapter 5, we have two people living in hypocrisy. In Apostelgeschichte 5 finden wir zwei Menschen, die in der Heuchelei leben. Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira. And they are lying to Peter. Und sie belügen da den Petrus. They are lying right to his face. Direkt ins Gesicht. They are saying one thing, but they are doing another thing. Sie sagen ihnen direkt ins Angesicht eine Sache, tun aber eine andere. And they are lying about how much they sold their property for. Und sie lügen im Hinblick darauf, zu welchem Preis sie ihren Besitz verkauft haben. Because they had seen that Barnabas had sold his property. Denn sie haben ja zusehen können, wie Barnabas seinen Besitz verkauft hat. And laid his money at the feet of the apostles to be distributed. Und sein Geld zu Füßen der Apostel gelegt hat, auf das sie es verteilen könnten. So Ananias had this idea. So hat dann Ananias dann die Idee. Did you see how much honor Barnabas is getting now? Hast du gesehen, wie viel Ehre der Barnabas da bekommen hat? I got an idea. Ich habe eine Idee. Let's sell our property. Verkaufen wir unseren Besitz. 10.000 Euro. Kriegen wir vielleicht 10.000 Euro für. And then we'll tell them that we sold it for 5. Dann werden wir ihnen sagen, wir haben es für 5 verkauft. And we'll donate the 5 to the church. Dann spenden wir die 5, die anderen 5 der Gemeinde. But we'll keep 5. 5 behalten wir. And then we'll have the honor that Barnabas got. So bekommen wir die Ehre von Barnabas. And we'll have $5,000 on the side. Und haben immer noch $5,000 stecken. Beautiful, huh? Das ist sehr schön. So Ananias comes before Peter with this plan. Und so kommt Ananias vor den Petrus mit diesem Plan. And he says, I sold the property for such and such, and I want to give the money to the church. Petrus, ich habe meinen Besitz verkauft für diesen Preis, und ich wollte doch, dass der Gemeinde zukommen lassen. And Peter says, why are you lying? Petrus sagt nur, warum lügst du? Why are you lying to the Holy Spirit? Warum belügst du den Heiligen Geist? How much did you sell the property for? Zu welchem Preis hast du es verkauft? Was it not your property? War es nicht dein Grund? You could do whatever you want with it. Hättest alles mit ihm tun können. What is this plan here? Was für einen Plan hängst du da aus? Why are you lying not to men but to the Holy Spirit? Warum lügst du da und nicht gegenüber Menschen, sondern gegenüber dem Heiligen Geist? And Ananias fell dead. Und in dem Moment kippt Ananias tot um. And the young men picked him up. Und da kommen die jungen Männer, sie tragen ihn. They took him out. Tragen ihn raus. They dug a hole. Graben ein Loch. And they buried him. Und begraben ihn. A few hours later. Ein paar Stunden später his wife walks in. Kommt seine Frau hinein. Anybody see my husband? Hat jemand meinen Mann gesehen? Well, I got a question for you, Sapphira. Oh, Sapphira, vielleicht kann ich dir eben eine Frage stellen. How much did you sell the property for? Zu welchem Preis habt ihr diesen Grund verkauft? Oh, 5,000. Oh, 5,000, nicht wahr? Uh-huh. Just like your husband said, right? Genau, wie dein Gatte sagte. Yeah, just like my husband said. So you were in full agreement with your husband on this thing? Also, du bist in vollem Einvernehmen mit deinem Mann? Ja, yep, full agreement. Ja, natürlich. Well, you hear those footsteps? Hast du da diese Fußstapfen gehört? Aha. Uh-huh. You know who those are? Weißt du, wer das ist? Those are some young men who just buried your husband. Das sind ein paar junge Burschen, die gerade deinen Gatten begraben haben. They're going to bury you too. Und die werden dich auch begraben. And she fell dead. Im selben Moment kippt sie tot um. Hypocrisy. Heuchelei. This is there's such a temptation. Ja, so eine Versuchung. The fear of men. Diese Furcht vor den Menschen. This is where I want my praise to come from. Da soll mein Lob herkommen. I fear men. Ich fürchte die Menschen. They're so important to me. Die sind mir so wichtig. What men think of me. Was die Menschen über mich denken. Oh, you know how wonderful it would be if the church could praise us like they did Barnabas. Wie wunderbar das wäre, wenn sie uns nur so loben könnten wie den Barnabas. Do you know how good I would feel? Wie ich mich fühlen würde. Oh. Wow. Mann. Oh, the praise of men. Oh, der Lob der Menschen. Ich liebe das. Kind of nice. We gotta have a plan. Ich glaube, wir müssen einen Plan aussetzen. Yeah, we gotta get that kind of praise. Ich glaube, wir brauchen diesen Lob. I do anything for that. Ich würde alles dafür tun. I fear men. Ich fürchte ja die Menschen. I want this praise. Ich möchte diesen Lob haben. I got a plan. I know what we can do. Ich habe einen Plan. Ich weiß, was wir tun können. The fear of men is a snare. Die Menschenfurcht ist eine Falle. And it will always lead me to hypocrisy. Und es wird mich immer zur Heuchelei verführen. Because if I live for the praises of men, I will do anything for it. Denn wenn ich nur zum Lobe der Menschen lebe, dann werde ich alles dafür zu tun bereit sein. Including lie for it. Und ich werde dann auch bereit sein, dafür zu lügen. And cheat for it and steal for it. Zu betrügen und dafür auch zu stehlen. I will play a role outwardly. Ich werde äußerlich da eine Rolle spielen. Römer 16, 17. Keep your eyes on those who cause divisions. Haltet eure Augen genau auf die, die da Spaltung erzeugen wollen. Because they flatter with their lips. Denn sie schmeicheln mit ihren Lippen. They flatter with their lips. Sie schmeicheln mit ihren Lippen. And they deceive those who are unsuspecting. Und sie täuschen die, die gar keinen Verdacht überhaupt hegen. They're playing a role. Die spielen eine Rolle. Because they're hypocrites. Denn sie sind Heuchler. Playing a role to deceive people. Sie spielen diese Rolle, weil sie alle Leute täuschen wollen. Because there's something they want. Denn da gibt es etwas, was sie wollen. There's something that men can give them. Da gibt es etwas, von dem sie denken, dass Menschen ihnen das geben könnten. They play the role. So spielen sie ihre Rolle. But the thing is, aber der Punkt ist, God sees it. Gott sieht es. And this is what they don't see. Und das ist das, was sie nicht erkennen. Because they're so focused on people, denn sie sind da so ausgerichtet nur auf die Menschen, that they don't realize that God sees everything they do. Dass sie nicht erkennen, dass Gott doch alles sieht, was sie tun. So, also, the root of hypocrisy, die Wurzel der Heuchelei is the fear of man. Ist die Furcht vor Menschen. It can happen to anyone. Und das kann eigentlich jedem passieren. If it rains, it will ruin you. Wenn es regiert, yeah. Wenn die Heuchelei regiert, dann kann es dich ruinieren. It will destroy you. Es wird dich zerstören. But we live for the praises of God. Aber wir leben doch zum Lobe Gottes. Hebrews 11:6. Hebräer 11:6. Without faith, it's impossible to please God. Denn da heißt es ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Moses wanted to please God. Moses wollte Gott gefallen. So he chose to please God and follow him rather than experience the pleasures of sin for a season. Er erwählte sich, Gott zu folgen, eher als dem Spaß der Menschen zu verfallen. And it says in Acts 1:18 that Judas, und es heißt, dass Judas received the reward, den Lohn empfangen hat, of what he had done. Von dem, was er getan hatte. So, we want to receive a reward from the Lord. Wir wollen unseren Lohn vom Herrn empfangen. But these people have their reward. Aber diese Leute haben ihren Lohn bereits. Judas got his reward. Judas bekam ihn da. He got his 30 pieces of silver. Er bekam seine 30 Silberstücke. I remember one time I was watching somebody who was quite the hypocrite. Also ich kann mich erinnern, wie ich jemand beobachten musste, der ein ziemlicher Heuchler war. Really playing the role. Und der hat da wirklich geschauspielert. And God was some, it seemed like God was blessing them. Und es schien so, als würde Gott ihn segnen. And I really had trouble with this before the Lord. And und ich hatte echte Schwierigkeiten, als er das vor den Herrn brachte. I said, God, this really bothers me. Und ich sagte, Gott, das stört mich einfach, was da passiert. It's obvious to me that mir ist doch ganz offenbar, dass diese Person ein Heuchler ist. It's obvious to you that they're a hypocrite. Das muss doch dir offenbar sein. But somehow they're being blessed. Aber irgendwie scheinen sie gesegnet zu sein. And that bothers me. Aber das stört mich. And God just said to me, why? Und Gott fragte nur, warum? They have their reward. Da haben sie ihren Lohn. That's their reward. Das ist ihr Lohn. And they have nothing before me. Aber vor mir haben sie nichts. They live for the praises of men. Sie leben zum Lobpreis der Menschen. And men are praising them. Und die Menschen preisen sie. Because men don't see through it. Weil die Menschen das nicht durchschauen. But I see through it. Aber ich durchschaue es sehr wohl. And you see through it. Und du kannst es auch durchschauen. And they have their reward now. Und da haben sie ihren Lohn. And I'm using them because I will use anyone who uses my word. Und ich verwende sie aber doch, weil ich jeden verwenden werde, der mein Wort verwendet. For the sake of my word. Und das tue ich um meines Wortes willen. But when they stand before me, aber wenn sie vor mir stehen, they have no reward. Haben sie keinen Lohn. And I will say to them, und ich werde ihnen sagen, thank you for doing what you did. Danke für das, was du getan and hast. They will say, where's my reward? Sie werden fragen, wo ist mein Lohn? And I will say, you had your reward there. Und ich werde sagen, da war dein Lohn. You lived for the praises of men. Du hast nur gelebt zum Lobe der Menschen. And you got the praises of men. Und du hast den Lob der Menschen there is empfangen. No reward for you here. Hier gibt es dafür keinen Lohn. 1. Corinthians chapter 3. 1. Korinther Kapitel 3. It's called wood, hay and stubble. Da wird es beschrieben als Heu, als Holz, Heu und Stroh. They did not build on the foundation of Jesus Christ. Sie haben da nicht gebaut auf das Fundament Jesu Christi. They lived not for the praises of the Lord. Sie haben nicht gelebt, um das Lob des Herrn zu empfangen. But for the praises of men. Sondern nur um das Lob der Menschen zu empfangen. The fear of man is a snare. Die Menschenfurcht ist eine Falle. Beware. Achte drauf. He said, beware. Achte drauf. Beware. Passt auf. Amen. Amen. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. That we can live before you. Dass wir vor dir leben können. But it's dangerous at times. Manchmal ist es gefährlich. Because at times we all fear men. Weil es gibt Zeiten, wo wir alle irgendwie die Menschen fürchten. We focus on them. Wir konzentrieren uns and nur auf make sie. According to them. Und so treffen wir Entscheidungen, die nur sie berücksichtigen. And Lord, help us to be quick to recognize it. Und Herr, hilf uns, dass wir da ganz schnell sind, dies zu erkennen. And to repent of it. Es zu bereuen. Lest we live our life in vain. Dass wir unser Leben nicht umsonst leben. Living before men. Vor den Menschen leben. Rather than living before you. Eher als vor dir. So, Father, we thank you for the Sermon on the Mount. Vater, wir danken dir so sehr für die Bergpredigt. For this text. Für genau diesen Text. Use us in our lives, we pray. Verwende das in unserem Leben, darum bitten wir in dich. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen.